Folge 94 vom Meisten Berlin Podcast, heute aus dem Rosengarten im Friedrichshain. Wo ihr eine Menge Persönliches über uns als Personen erfahrt und... Wenn ihr wissen wollt, wie man mit einem großen Feuerwerk so richtig doll enttäuscht, dann bleibt unbedingt dran. Viel Spaß! Folge 94 vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Berlin-Podcast. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der früher in der Schule immer für die Lehrer gelernt hat. Hier ist René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute an diesem wunderschönen 6. September 2022 zur, du sagtest das bereits, 95. Ausgabe. 94. Ach, und ja. Da ist sie, die Stimme der Nation, heute wieder mit dabei. Das war eine Falle und er ist voll reingetappt. Hallo René, hallo Stefan. Ich würde mir im Übrigen wünschen, wenn ihr wirklich immer sagen würdet, der meiste Berlin-Podcast. Der meiste Berlin-Podcast. Ja, weil das haben wir jetzt irgendwie auch schriftlich irgendwie schon veröffentlicht. Haben wir das müssen bestätigt, wir mündlich noch ein bisschen unterstützen. Ja, dann machen wir das. Ja. Siehst du, ich habe dich gut reingezogen. Ich habe neulich erst gelesen, wenn man etwas richtig, wenn man eine Frage hat, dann soll man einfach eine falsche Behauptung aufstellen, dann kriegst du die richtige Antwort oder die Korrektur darauf. Ja. Der Mensch neigt wohl eher dazu, Dinge zu korrigieren, ja, als auf eine Frage eine sinnvolle Antwort zu geben. Ja. Deswegen habe ich dich gut reingezerrt, habe ja, einfach was Falsches gesagt und schon bist du da. Schon kam er aus dem Gebüsch gesprungen. Kommunikationswissenschaft, erstes Semester. Unser Korrektor, Podcast-Korrektor. Ja. Und Therapeut nicht zu vergessen. Richtig. Das auch. Ja, der meiste Berlin-Podcast, Marc, sag doch nochmal, warum zum Beispiel. Ist so. Ja. Die unstößliche Aussage mit vier Buchstaben. Ist so. Wie ist so. Funktioniert das? Ja. Achso, ich dachte, weil die meisten Moderatoren. Nein. Ne? Der einfach alles meiste. Genau. Und okay, sowieso ein mehr als raus. Andere. Ne? Ich hatte zum Beispiel gerade ein Softeis, das war das meiste Softeis, was jemals in einem Berliner Podcast gegessen wurde. Aha. Siehst du? Okay. Das meiste so, da hast du deine Beweise. Ja, schön. Dann haben wir das da auch geklärt. Ja. Leute. Warte, bevor wir die Sendung falsch aufziehen. Ja, der jetzt. Neue Trend ist ja erst die Witze, dann den Content. Ist das so? Ein Trend? Aber wir schwimmen da, glaube ich, eher gegen den Strom. Lass uns da nicht mitreißen. Nee, die Leute sollen ja dranbleiben. Genau. Deswegen verraten wir euch heute, die Witze sind bei 5,73. Ja, wir gucken mal. Ne? Ja, Leute, es ist September. Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende. Habt ihr auch das Deiner Gefühl? Vielleicht. Ja. Meiner ist noch voll im Gange. Ja, voll im Saft. Also Marc saß hier jetzt eben mit dem Eis und nur in Badehose. Finde ich gut, weil das war ja auch eine Idee, nochmal also ein Eis zu schrecken. Ich habe die Badehose extra wieder angezogen für die Aufzeichnung. Das ist gut, ja. Rüber. Ansonsten ging es dir nämlich... Na gut. Aber das wollten die dann irgendwie nicht. Ja, dann würde ich doch mal sagen... Unseren Zuhörern verraten wir doch jetzt erstmal, wo diese hübschen Geräusche herkommen. Wo wir sind. Ja, wie immer ein bisschen Atmosphäre, Berlin-Atmosphäre. Was? Meiste, ich kann dich nicht hören. Die meiste Atmosphäre. Die meiste Berlin-Atmosphäre, das so ist der Grund. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich weiß nur, das heißt Rosengarten, aber ja, das könnt ihr erzählen. Oh, romantisch, klingt romantisch. Der Rosengarten. Ja, die Leute, die uns schon länger hören, die sagen jetzt, ja, kennen wir. Da gab es doch schon mal eine Sendung. Genau. Welche Folge war das? Habe ich vergessen. Ach, die. Stefan weiß es aber ganz genau. In der Zeit helfe ich aus. Wir sitzen direkt an der Karl-Marx-Allee an einem Stückchen Grün. Und dieses Stückchen Grün nennt sich Rosengarten. Das nicht ohne Grund. Das war wohl mal ein Rosengarten. Okay. Nee, es ist immer noch über und über bewachsen mit verschiedenartigsten Rosen. Ist noch alles grün. Aber ich hätte mir da schon was anderes vorgestellt. Also nicht, dass es nicht cool ist oder so. Rosen. Es ist halt eine Liegewiese. Mit Wespen. René wird gerade attackiert von Ungeziefer. Ja. Währenddessen kann ich ja schon mal sagen, es ist die Folge 13 gewesen. Wir haben schon mal eine 13. Folge gemacht. Die Glücksfolge 13. Eigentlich hätte es eine Folge 13 nie geben dürfen. Die muss man ja überspringen. Ne? Wie im Hotel und ich so. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch kein Hotel, wo es keine 13. Etage gibt. Das stimmt, ja. Ja. Wenn ich ein Hotel bauen würde, ich würde zwei 13. Etagen bauen. Genau, wird gleich losgehen mit Etage 3. Die meisten 13. Etagen. Genau. Ja, damals. Oh, das wird heute das Leitthema, das ahne ich schon. Der meiste Podcast. Ja, ich leide jetzt schon unter dem Thema. So, damit hat sich der Folgentitel jetzt auch im Laufe der Sendung schon geändert. Noch ganz kurz was zu der Location hier. Ja. Was sehr interessant ist, hinter uns ist, das war es bei der letzten Folge noch nicht, eine Fahrradstraße. Und ja, wie gerufen? Kommt ein Auto. Ja. Und das ist der Witz hoch 10. das ist eine Fahrradstraße, die geht bis, ich glaube, bis Lichtenberg oder okay. so. Ja. Aber auf dieser Straße fahren permanent Autos. Ist ja Radstraße, bedeutet nicht, dass da Autos nicht fahren dürfen. Ich hab das, nur Fahrräder haben eben bei allem und jedem Vorfahrt. Ich habe mal recherchiert, weil es ist tatsächlich so, meine erste Recherche, noch ein Auto, meine erste Recherche hat ergeben, dass eine Fahrradstraße nur von Fahrrädern benutzt werden darf. Doch. Und es geht jetzt aber weiter. Natürlich kann es ein Schild geben darunter. Für Ausnahmen, ja. Anlieger frei. Ja, ja, ja. Und dann dürfen auch Anlieger durchfahren. Ja. Und ein Anliegen hat hier offenbar jeder, der hier durchfährt. Und das ist offenbar auch nur das Anliegen der Durchfahrt. Hast du da keine Schilder gesehen mit Ausnahmen? Ich habe hab selbst dieses Anliegerfreischild nicht gesehen, aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst würden da keine Autos fahren dürfen. Also ich, soweit ich mich erinnern kann, gilt auch Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Und das ist, also wie gesagt, das ist ein kompletter Witz, weil die Straße ist zugeparkt von Autos. Mhm. Da fahren permanent Autos. Das ist halt in meinen Augen die Fahrradstraße mit dem meisten Autoverkehr. Da haben wir es wieder. Ich bemerke, René wittert hier einen Skandal. Ja. Ich habe, ich finde es halt nur, Passt irgendwie hier, nicht. Wer darf dort fahren? Auf Fahrradstraßen sind generell nur Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter erlaubt. Ihnen gehört die komplette Fahrbahnbreite und sie dürfen auch nebeneinander fahren. Ich habe gerade zwei fette Ratten gesehen. Ah ja, auch die nacheinander hier durch. Und er meint nicht René und mich. Ja, und es sei denn, es gibt ein Zusatzschild, anliegerfrei. Ja. Und Anliegen bedeutet. Oder Autos frei oder irgendwas. Was ist denn ein Anlieger? Der da wohnt, der was erledigen muss an der Straße. Durchfahren zum Beispiel. Nee, das ist kein Anliegen. Ein Anliegen ist tatsächlich. Ein berechtigtes Anliegen ist, dort zu wohnen, eine Arztpraxis besuchen oder einkaufen. Genau. Da ist gerade wieder eine von den Ratten zurückgerannt. Oje. Ja, vielleicht sollten wir sie füttern, dann kannst du sie dir in Ruhe angucken. Der Podcast mit den meisten Ratten. Ja. Ja, schön. Aber du bist ja schon super beim Thema, weil ich habe auch ein paar Auto- und Blitzer-Stories. Na, dann erzähl mal. So aus eigener Erfahrung. Natürlich bin ich mit dem blauen Auge davongekommen. Weil es gibt ja eine Verjährungsfrist für Blitzer. Hat der Brief so lange gebraucht? Ich bin mir sicher, dass ich geblitzt worden bin, weil es waren nur zwei Autos und es hat zweimal geblitzt. Aber ich habe nichts gehört und es ist schon mehr als 3 Monate her. Hat das so verjährt? Deswegen schon? Kann man das Ganze unter den Tisch kehren, da wird nichts mehr kommen. Wird unscharf gewesen sein, weil du so schnell gefahren bist. Vielleicht, ja, genau. Hat man mich das ist mir auch schon passiert. Also wirklich irgendwie. Autobahn, ich glaube, es war sogar Autobahn. Ja. So schnell gefahren, geblitzt worden. Genau, ich war auch auf der Autobahn. Nichts passiert. Ja. Aber es gibt viele, viele Faktoren, die da reinspielen und die dafür sorgen können, dass es eben nicht mehr so rechtlich greifbar ist. Also sprich, dass... Die Ratte klettert durch den Baum. Ist ja, es raschelt. Hört ihr das rascheln? Vielleicht kriegt ihr das mit. Ich sehe sie gerade. Echt? Die springt gleich auf René rauf. Also wir werden sie gleich auf der Schulter sitzen haben. Ja? Ja, ich war etwas abgelenkt. Ja, klar. Na, jedenfalls, es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen können, dass das Bild ist unscharf, man erkennt irgendwie nichts drauf oder was ist in der Kurve oder sonst irgendwas. Ah ja, okay, jetzt ist die Ratte wieder zurückgerannt. Also sie klettert tatsächlich da in den Busch rein und holt sich dann dort irgendwelche Früchte oder so. Und dann wieder zurück, zack, in die Rosenbüsche. Aber ich stelle mir das so vor. Ja. Die Polizei macht diese Fotos, dann fahren die halt in ihre Polizeidienststelle, dann werden die Fotos entwickelt, dann gucken sie an und sagen, ja, guck mal, wollen wir das rausschicken? Nee, da lächelt der nicht richtig, das sieht gar nicht gut aus, nee, machen wir nicht. Ja, machen wir noch einen Filter. Das ist sehr unvorteilhaft. Ein roter Augeneffekt weg. Ja. Nein, also natürlich passiert das, dass man mal geblitzt wird, aber ich weiß nicht, wie sieht es denn bei euch aus mit Erfahrungen? Bei Blitzern. Es ist ja wie im Tierpark. Also die Ratten sind äußerst zutraulich. Die rennen hier bei also. Da warten wir jetzt die Hunde. Jetzt haben wir zwei Hunde. Mal gucken, was die Ratten dann machen. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema. Also, ja, gerne. Blitzer. Ja. Genau. Also wie oft seid ihr schon geblitzt worden? Ich 0 Mal. Weil du nicht fährst. Genau. Offiziell 0. Offiziell? Aha. Ja, also ist ja nie was gekommen. Musst du, achso, okay, gut. Nee, ich kann mich erinnern, das war im Juni auf dem Weg nach Hause über die Autobahn und man fährt halt nachts ganz bequem und plötzlich hat man vor einer Brücke so einen Hänger erkannt und in dem Moment, alles rot, 2 Mal. Aber gut, so so ist das halt. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal die Gemeinde Schöneiche grüßen. Warum? Für die ich schon zweimal Geld dagelassen habe. Ah, okay. An derselben Stelle, am selben festen Blitzer. Und ich hoffe, es tut. Sag mal, gut. Machst du das sowas mit Absicht, oder? Nein, natürlich nicht. Wie kann man denn ohne Absicht zu schnell fahren? Man hat doch ein Tarometer. Na, indem man träumt. Ja, man eben. Nicht, oh, wie schnell muss man denn hier fahren? Das ist ja noch sträflicher. Naja, nee. Beim Autofahren zu träumen, also du darfst es nicht eilig zu haben. Sein. Ja. Du darfst nicht in Gedanken sein, du darfst nicht abgelenkt sein, du musst voll konzentriert sein und vor allen Dingen, du darfst es nicht eilig aber, haben. Ja, das stimmt. Das sind alles Gründe dafür, nicht zu fahren. Ja, aber das ist richtig. Ich finde auch, dass wir in einer Zeit leben, in der es auch möglich sein müsste, dass Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das immer gern erzähle, weil ich es mir ganz so wünsche, dass die Straße mit dem Auto kommuniziert und ihr einfach dem Auto einfach mitteilt, wie schnell man fahren darf. Ein smartes Auto. Ja, weil das, also ich kann mir schon vorstellen, du guckst halt gerade nach links, rechts aus dem Verkehrsschild an dir vorbei. Ja, aber man muss dazu sagen, also es sind alles nur, wie sagt man das? Sind das Bußgelder oder Verwarngelder? Das ist eine Straftat. Nein, das ist natürlich eine Ordnungswidrigkeit. Also zu Punkten hat es zum Glück noch nicht gereicht und deswegen. Ja, da gibt es, glaube ich, viel Schlimmere. Ja, genau. Habt ihr noch was zum Thema Auto, Blitzer, Führerschein? Nee, aber ich habe zum Thema aus Versehen. Aus Versehen? Aus Versehen. Und zwar. Ich lese, oder ich bin schon durch mit dem Buch. Ich habe gelesen die Biografie von Arnold Schwarzenegger, Total Recall, sehr schöner Titel, sehr gutes Buch. Interessant, so ein paar Hintergründe über ihn und ihn auch so kennenzulernen. Sehr humoristischer und Business-Geschäftsmann, würde man gar nicht meinen. Und er war ja, das ist ja nicht unbekannt, Governor von Kalifornien. Yeah. Und Und in dieser Tätigkeit als republikanischer Governor. Ja. Nicht republikanisch, demokratisch. Genau, das ist der Punkt. Er ist Republikaner. Er hat aber viel mit Demokraten abgehangen. Der ist schon immer Republikaner. Er hat eine demokratische Frau. Er ist aus dem Kennedy-Clan. Er ist nicht aus dem Kennedy-Clan, seine Frau. Ja, genau. Seine Frau ist Demokratin aus dem Kennedy-Clan. Er ist Republikaner. Genau. Und auf jeden Fall hat er viel mit Demokraten dadurch zu tun gehabt und hat dann eben auch gesagt, scheiß auf Demokraten oder Republikaner. Oh. Ich möchte mit denen auch zusammenarbeiten und war dann eben auch in den Kreisen unterwegs. Mhm. Und da gab es einen Vorfall, da war ein Demokrat, fand das nicht so cool. Er war sehr linientreu und fand es nicht okay, dass er ein Republikaner ist und hat sich wohl ein bisschen abfällig irgendwie geäußert. Das hat Arnold Schwarzenegger nicht vergessen, als er dann Governor war. Und dann gab es von diesem Demokraten ein Schreiben, wo der irgendwas beantragt hat oder irgendwas. Oder abgelehnt. Ne? Und er hat es abgelehnt, hat einen Brief dazu geschrieben. Und sich gerecht. Macht man ja so. Ne? Also begründet, das waren 5 Zeiler oder so. Und die ersten Buchstaben, senkrecht gelesen von jeder Zeile, ergaben Fuck you. Ah. So. Daraufhin, das wurde nicht sofort bemerkt. Da hat Arnold Schwarzenegger irgendwie dann darauf hingewiesen, ne? Und es gab einen kleinen Aufschrei, ne, wie man sowas machen kann. Und er wurde dann tatsächlich von der Presse gefragt, haben Sie das mit Absicht gemacht? Und dann sagte er, nee, das war kompletter Zufall. Ja, nehme ich ihm auch. Ne? Ja. Und also lustige Geschichte. Irgendwie hat dann noch ein Pressevertreter gesagt, hier, ich habe das von einem Mathematiker mal durchrechnen lassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und hat dann diese Zahl geliefert. Und der hat dann nur gesagt, ja, dann lassen Sie Ihren Experten mal durchrechnen, was es noch für andere Gründe gab, dass ich das abgelehnt habe, ne? Und pipapo. Also er hat das aber dann auch, die haben sich dann irgendwann wieder vertragen und in einem anderen Schreiben hat er dann irgendwas anderes, das weiß ich nicht mehr was, aber auch in senkrecht die Anfangsbuchstaben. Aber ich fand es super witzig und wenn man Arnold Schwarzenegger jetzt nur aus Filmen oder so kennt, würde man gar nicht zutrauen, dass der der ist so wirklich so ein kleiner Scherzkeks. Ja. Klar. Ja, super cooler Typ. Also wer Bock hat auf 650 Seiten Buch, dem kann 650 ich das Seiten, das ist schon ein fettes Ding. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein ordentlicher Bild. Habe ich echt 2 Tage dran gelesen. Angeber. Lebt der noch in Kalifornien oder wo lebt der jetzt aktuell? Weißt du? Also das Buch geht bis 2015, nur ich gehe davon aus, dass er da noch lebt. Okay. Endet leider auch sehr tragisch, weil offenbar... Nein, sag's nicht spoilern. Doch, kann man spoilern, ist durch die Presse gegangen, an mir vorbei. Okay. Er hat ein Kind mit seiner Haushälterin. Das passt auch zu ihm. Ja, die Haushälterin sieht aber aus, als wenn die mindestens doppelt so alt ist wie er selber. Hm. Ja. Und er hat es 14 Jahre lang verheimlicht vor seiner Familie. Siehste? Und das finde ich wiederum krass. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich so finde, er ist ein ganz cooler Typ. Hm. Ja. Also, wenn ihr Arnie so in Erinnerung behaltet, dann vergesst, wollt, was ich gerade erzählt habe. Lest einfach nicht das Buch. Und vielleicht solltet ihr auch von Briefen, die ihr von euren Nicht-Freunden bekommt, einfach mal die erste Zeile senkrecht runterlesen. Ja, vielleicht ist genau. Auch noch eine versteckte Botschaft. Wenn ihr morgen eine E-Mail von eurem Kollegen bekommt, macht das mal, ey, als Governor einfach mal zu schreiben. Oder wenn ihr eurem Chef eine E-Mail schreibt. Seid kreativ. Oh. Erst wenn die nächsten Mails gucken, wir ein bisschen genauer. Ja, genau. Ne? Ja, wunderbar, wunderbar. Aber ja. Gesagt, das war ein Zufall. Aber sehr interessant. Schöner Buchtipp. Werden wir gerne auch in den Shownotes verlinken. Lohnt sich ja immer. Ne? Marc, wie sieht's bei dir aus? Du sitzt hier so ganz bequem, gemütlich, Arme verschränkt im Rosengarten in Berlin-Friedrichshain und in der Nähe der Weberwiese und guckst den Ratten zu, den Kindern, den Erwachsenen. Die haben sich seit Minuten nicht mehr im Blick. Weil da jemand saß, da sind die bestimmt etwas verschüchtert gewesen. Ja. Na? Aber ansonsten, erstaunlich. Beschreiben wir doch mal die Szenerie. Also, da sind sie wieder. Genau, siehst du, da sind deine Freunde wieder. Genau. Die Szenerie, es ist Dienstagnachmittag sogar und hier sind viele junge Leute mit Kindern oder ältere Leute mit Kindern. Leute mit Kindern. Ist ja immer. Auf dem Weg nach Hause. Ja. Das hast du schön beschrieben. Der Berlin-Podcast mit den meisten Kindern. Ich habe kurz die Augen zugemacht und dachte, ich habe sie offen. Ja. Da, das war meine Intention. Wunderbar, ist mir gelungen. Du hast vollkommen ignoriert das Kindergeschrei, den Bauzaun, die Autos, die hier vorbeifahren. Das stimmt. Das ist viel idyllischer. Ja, kurz zusammenfassend, es gibt hier nicht viel zu beschreiben. Genau. Die Rosen sind abgeblüht. Man kann es nicht schönreden. Die Sonne knallt nicht gerade. Ja. Es ist schon wolkig. Wir haben auch in gut 2 Stunden schon Sonnenuntergang. Oh Gott. Wir haben also auch keine Hitze mehr. Ja. Das ist alles völlig moderat. Es lenkt nicht viel ab vom Podcast aufnehmen. Das lass uns doch einfach mal da weitermachen. Okay, dann machen wir das. Ja, noch irgendwas passiert die letzten 2 Wochen? Ja, in der Tat. Wir hatten ja hingewiesen darauf, dass elektronische Tanzmusik in der Stadt residierte, in der Form nicht nur von Rave the Planet, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, sondern in den letzten 2 Wochen fanden statt der Zug der Liebe und die Fuck Parade. Mhm. Okay, Fuck Parade jetzt irgendwie vorgestern. Ja, ich habe leider den Arsch nicht hochgekriegt dieses Jahr. War weder beim Zug der Liebe, was ich mir vorgenommen hatte, noch bei der Fuck Parade. Das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen. Okay. War eigentlich lose verabredet mit Freunden und Bekannten, aber ja, manchmal muss man Prioritäten setzen. Letzten Sonntag bin ich lieber Buhl spielen gegangen. Schon wieder? Ja. Super, waren wir wieder am Bulo Drone, wie ich berichtet habe. Das hat einfach so einen Bock gebracht. Das war mir lieber als Techno-Musik hören und dazu abtanzen. Soll mal vorkommen. Ja. Und dann, wenn ich wieder Bock habe, dann ist wieder Winter und da findet wieder eine Stadt. Naja. Ja, gut, aber das ist auch, da springe ich mal auf diesen Zug. Nicht den Zug der Liebe, nicht den Zug der Fuck Parade. Es ist September. Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Events, auf die ihr euch freut, zum Beispiel? Oktoberfest. Weihnachten. Ja, es sind knapp 100 Tage nur noch. Am 1. Oktober bin ich zum Oktoberfest. Also verschiedene Oktoberfeste fangen jetzt so langsam an in Berlin. Ich gehe zu dem Großen an der Spinnerbrücke im Südwesten Berlins. Okay. Und da bin ich mit einigen Freunden am 1. Oktober, da heißt es wieder Rotzopftis. Okay, und du gehst in bayerischer Tracht oder normal? Sofern ich bis dahin etwas auftreiben kann. Ah, okay. Tatsächlich? Also ist das sowas wie Fasching? Ja, es ist natürlich nicht zwingend, aber es wäre standesgemäß und angemessen, dort bayerisch ausstoffiert zu sein. Endlich wieder Oktoberfest, ne? Und das Original in München findet auch statt, ne? So war der Stand, oder? Kann mich, also wenn es hier in Berlin stattfindet, doch, warum denn in München nicht? Das weiß man aber, nicht. Aber da war irgendwas. Ja, Theresien, ich kenne regionalen Unterschiede. Dann gibt es ja noch ganz viele Events. Eins ist jetzt heute zu Ende gegangen. Nämlich die Funkausstellung, die ja auch wieder mal war. Internationale Funkausstellung. Da habe ich auch nicht den Arsch hochgekriegt, was besonders schade ist, weil am vergangenen Sonntag hatte nämlich ein weiterer befreundeter Podcast von uns namens Fest und Flauschig von und mit Jan Böhmermann und Olli Schulz hatte nämlich geladen zur internationalen Funkausstellung. Okay. Da sind auch 4000 Leute irgendwie erschienen. Dann haben sie dann quasi ihre Live-Aufzeichnung gemacht. Also sonntags und mittwochs erscheint ihr Podcast immer. Und jetzt letzten Sonntag haben sie einfach gesagt, wisst ihr was, wir nehmen jetzt nicht irgendwie Sonntag früh oder am Samstag auf oder sonst irgendwas, damit die Leute am Sonntag hier einen Podcast hören können, sondern nein, wir nehmen erst am Sonntag im Laufe des Tages auf und Sonntagabend steht dann die Folge zur Verfügung. Okay. Gesagt, getan und war sehr unterhaltsam. Mhm. Siehst du, ich habe die IFA voll verpasst. Hängt aber damit zusammen, dass wir sie einfach nicht erwähnt haben beim letzten Mal. Ha, siehst du. Wer ist denn bei uns verantwortlich für die in der Zukunft liegenden Termine? Das kann ich dir genau sagen. Keine Sau. Ja. So, okay. Deswegen möchte ich jetzt noch schon mal auf Weihnachten hinweisen. Ja, nicht, dass wir das verpassen, euch mitzuteilen. Und ihr dann überrascht seid. Nein, dann gab es ja noch ein großes Event, nämlich das E-Staff. Und alles das internationale Stadionfest. Richtig, Leichtathletik. Ach, dafür steht E-Staff? Im Olympiastadion, genau. Und was ist immer Ende September in Berlin? Eine ganz große Veranstaltung, wo die ganze Stadt gefühlt gesperrt ist. Die Pyronale. Da wirst du gleich von erzählen. Und Marathon? Natürlich der Marathon, genau. Der kommt auch Ende September. Das Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ist doof. Dann haben wir noch die Basketball-EM, wo jetzt die Endrunde in Berlin stattfindet. Und zwar jetzt die nächste Woche, glaube ich, und die nächsten zwei Wochen. Aha. Und dann haben wir ja noch das Volleyball-Länderspiel, was ich ja schon erwähnt habe. Am 17.09., um es nochmal zu betonen. Und man kann, Stefan, verschenkt Karten. Was? Nein. Karten gibt es zu kaufen. Wo ist denn das? Was kostet das? Nicht du, Stefan, ein anderer Stefan. Sportforum Hohenschönhausen. Aber was kostet eine Karte? Zwischen, ich glaube, 5 bis 20 Euro. So je nach Kategorie. Sagen, zwischen Piep und Euro. Nein, das ist ja. Du, man kann da ruhig mal was investieren. Wann gibt es schon mal ein Volleyball-Länderspiel auf so einem Niveau in Berlin? Deutschland gegen Brasilien. Dafür interessiert. Ja, genau. Sehr cool. Aber René, du hast ja auch was zu berichten. Du warst nämlich auch auf einem Event. Ich war auf der Pyronale. Und zu deinem, dürfen wir das sagen? Ja, zu meinem Geburtstag. Ja, und der alte 45er. Happy Birthday. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Also 45 ist das Baujahr, ne? Ja, genau. Genau. So, du hast gerade das größte, meistgehüteste Geheimnis in diesem Podcast. Ach so? Aber es ist ja auch der meiste Podcast. Ja, ja. Jetzt das meiste Geheimnis gelüftet. Genau. Genau. Ich muss sagen, ich war ich fand es erst cool und im Nachhinein war ich enttäuscht. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass ich über einen Löffel gezogen wurde. Nein. Oh, jetzt. Also, erstmal. Also, du wurdest übervorteilt. Sagt man das so? Wenn. Ich kenne die Geschichte noch nicht, aber. Ja. Kannst du ja gleich sagen. Ja. Also, und zwar ist es so, ich habe ja die Karte, es war ja ein ziemlicher Akt, Karten zu bekommen. Weil die Ermäßigungskarten, die ich natürlich in Anspruch nehmen wollte für Kinder, nicht bei Eventim oder Ticketmaster buchbar waren. Mhm. Hat er auch erzählt, dass ich da ziemlich lange rumtelefoniert, mir gemailt, hingefahren bin an Stellen, die es gar nicht mehr gibt. Was? Und dann letztendlich an die Pyronale selber geschrieben habe und gesagt habe, Jungs, ich möchte hier nicht einsam vor einer Kerze sitzen, sagt mir, wo ich diese ermäßigte Karte buchen kann. Und daraufhin cooles Telefonat, war die Sache geklärt, hatte meine Karten, alles super. Mhm. Man hatte die Wahl zwischen Tickets für die Tribüne, die, ich weiß die Preise nicht genau, über 50 Euro, glaube ich. Ja, recht teuer. Und Tickets, Stehtickets für 30 Euro und habe mich für die Stehtickets entschieden, weil so wurde mir das von Leuten erzählt, die da öfter waren, ist cool, passt, auf dem Maifeld. Ne? So, dann bin ich am besagten Tag hingekommen, es war ja Gott und die Menschheit unterwegs. Ja. Irgendwie 18.30 Uhr war Eintritt, 20.45 Uhr ging es los. Also das ist eine Zeitspanne jenseits von Gut und Böse. Da hast du mehr Zeit beim davor verbracht als... Ne? Ja. Deswegen habe ich mich entschieden, fährst du so zu 19.30 Uhr irgendwas hin. Mhm. Ja, war auch super. Olympiastadion, es ist ja krass. Also wenn es bei jedem Event so reibungslos läuft, dieser Einlass da, nicht anstand. Routiniert sind die. Also, es gibt genug Eingänge, ne? Ja, das ist wirklich der Hammer. Also da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich kannte das von den Footballspielen ja auch, aber da kamen ja nur 20.000 Leute. Und auf jeden Fall hin, Decke ausgebreitet, dann so, wo du dann Platz war. Ne? Also du hast schon gemerkt, waren viele Leute da. Also hast du dich dann quasi so die erste freie Stelle, die kam, niedergelassen. Alles gut, geiles Feuerwerk. War ein bisschen blöd mit dem Gucken, weil man so, ich hatte vernebelt. So eine Bude vor der Nase. Ach und so. Man hat auch so bodennahes Zeug nicht gesehen, aber egal. Ja, im Nachgang habe ich dann rausgefunden, Ich war nicht mal annähernd dort, wofür ich Karten bezahlt habe. Echt? Weil ab 19.30 Uhr war es nicht mehr möglich, aufs Maifeld zu kommen. Mhm. Die haben am 19.30 Uhr den Zaun am Maifeld zugemacht. Und alle Leute, die dann kamen, haben quasi hinterm Zaun außerhalb des Maifelds gesessen, zwischen den Buden. Aha. Und das war so gar nicht gedacht. War eine andere Preiskategorie. Nee, der Punkt war der, die haben die Tribünen offenbar nicht aufgebaut, was dazu geführt hat, dass die Leute, die einen Tribünenplatz haben, einfach mal auf dem Maifeld einen Stuhl gestellt bekamen. Okay. Ja, die haben sich natürlich auch mächtig geärgert, dass sie dann auf einmal irgendwie nur einen Stuhl auf der Wiese kriegen, mhm, statt einen Tribünenplatz. Ja, und dadurch, dass die Tribünenplätze alle auf der Wiese saßen, war kein Platz mehr für die Stehplätze. Mhm. Und da schließt sich der Kreis, ja, du wurdest übervorteilt und viele tausend andere auch. Ja. Ja, ich habe dann, also ist ja nicht so, dass ich dann anfange zu meckern. Also das Feuerwerk war trotzdem super klasse. Mhm. Ne? Natürlich wäre es geiler gewesen, das von vorne in der Mitte zu sehen und vielleicht auch zu sehen, was auf dem Boden ist. Ich glaube, Gerlinde Jenige gehört zu haben, das war auch so ein Problem, weil die Moderation war einfach nicht hörbar, da wo ich war. Ne? Das kam in Fetzen. Keine Akustik. Vor dem Olympiastadion waren Massen an Menschen, mhm, die sich dort mit Klappstühlen, mit ihren günstigen Getränken, du durfst ja nichts mit reinnehmen, ja, ne, du konntest da drin dann für 5 Euro so einen halben Liter Bier holen. Ja. Zuzüglich wird alles teurer. Zuzüglich Porto und Verpackung. Ja. Nein. Ah, okay. Ne, also da muss ich schon sagen, die Wahl zwischen 30 Euro oder 0 Euro vorm Olympiastadion, da wäre der Unterschied nicht so riesengroß gewesen. Ja. Ja. Genau, aber so ist es. Die Wissenden sind immer die, die dann am Arsch sind. Hätte ich es nicht erfahren, hätte ich da gesagt, naja gut, da stand halt eine Bude im Weg. Ja, ja. Ist halt so. Ja, wie ich letztes Mal irgendwie meinte, hatten ja die Toten Hosen gespielt auf dem Tempelhofer Feld, auf der Tempelhofer Freiheit. Mhm. Und dann waren ja noch die Ärzte da. Ja. Da waren ja eins von den drei Konzerten ausgefallen. Mhm. Und letztes Mal habe ich dann berichtet, dass ich ja da würde hingehen wollen. Aber auch da habe ich den Arsch nicht hochgekriegt. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dieser Lärm, den ich neulich bei mir im Bett oder überhaupt auf dem Balkon irgendwie vernommen habe, das war tatsächlich vom über 3 Kilometer Luftlinie entfernten Tempelhofer Feld. Das ist unglaublich, du hast ja so eine geografische, wie der Schall da rüber trägt. Ja, ja. Das ist ja eine geografische Einschätzung, so grob, wo ich wohne. Also ich wohne ja am südlichsten Zipfel von Berlin. Und selbst da habe ich es gehört. Ich bin um 23 Uhr von der Feierlichkeit nach Hause gefahren und dachte, was ist das? Und man hört halt Live-Musik, kann man sehr gut von so einer anderen Beschallung, also von abgespielter Musik unterscheiden, weil irgendwie gerade so Schlagzeug und so oder auch wahrscheinlich Bass und alles so Tiefen rüberbringt, die du über eine Beschallung, also über so Abspielgeräte gar nicht hinbekommst. Und da dachte ich auch so, ist das das Ärztekonzert vom Tempelhofer Feld? Mhm. Krass, wie weit das schwingt. Ja, und aus 3 Kilometern Entfernung konnte ich sogar die Lieder einzeln noch direkt ausmachen. Das war, das war bei mir nicht mehr möglich. Und ich habe auch gehört, dass es einige Beschwerden gab wegen dem Ärztekonzert, genau wegen dieser Geräusche. Wo ich mir, und sie haben wohl ein leichtes Erdbeben ausgelöst. Ein Erdbeben. Das gab es doch schon mal, ne? Bei so ganz minimal. Es war wohl messbar, aber natürlich. Erdbeben ist was anderes. Nicht als Erdbeben einzustufen, aber die Medien stürzen sich ja gern drauf. Ja, seismologische Bewegungen. Waren zu erahnen. Genau, genau so ist es. Ja, so ist das. Aber die Shazam-App hat nicht funktioniert bei dir, dass du die Lieder erkennen konntest. So laut war es dann doch. Das hatte ich tatsächlich auf der Pyronale probiert, weil wir da auch so ein paar. Coole Songs? Ja, da war klassische Musik und wir waren uns jetzt unsicher. Jeder wollte da natürlich zeigen, wie gut er sich auskennt mit klassischer Musik. Das ist doch der Verdi. Ah, der Verdi. Mit den 7 Jahreszeiten. Ah. Ist es der Verdi oder der Wendler? Okay, das heißt aber, René, Pyronale. Ich würde nochmal hingehen. Ja, aber dann. Aber dann möchte ich bitte auch noch den Platz haben. Okay, das und heißt. Und erstmal meine Entschädigung. Nee, du hältst jetzt die Füße still, machst nichts. Nee, ich habe natürlich Feedback gegeben. Ja. Ne, also das habe ich schon. Und habe gesagt, dass ich. Enttäuscht bin. Doch schon. Also das Feuerwerk war großartig, ohne Frage. Aber ich war enttäuscht. Ja, von der Umsetzung. Also das, was mir versprochen wurde und was ich erwartet habe, habe ich letztendlich dann nicht bekommen. Aber auch nur, weil ich es wusste, dass ich es nicht bekommen habe. So ist es, ne? Wenn du das Gehalt deines Kollegen weißt, dann ist es auf einmal so, dass du sagst, oh, was soll denn der Scheiß? Ist auch solange ein du das nicht kennst, bist du bist du ja, es kommt mal darauf an, ob das Kollegengehalt höher oder niedriger ist. Nein, deswegen für mich ein No-Go, Gehälter der Kollegen erfahren. Aber nur, weil wir es eben nie gelernt haben, damit umzugehen. Genau, es gibt Länder, das ist wie mit dem Gendern. Wir tun es dann nur schwer, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind. Ist das in Norwegen, wo du ins Internet guckst und deinen Nachbarn rausziehst und sagst, ach, der verdient so und so viel? Ja. Da war in Norwegen, Dänemark, keine Ahnung, irgendwas im... Ja. Also die haben auch ein kühleres Gemüt, da ist die Luft ja ein bisschen anders. Bisschen kälter, ja. Also er kriegt doppelt so viel und arbeitet nur halb so viel? Ach, scheiß drauf. Ja. Aber so ist das halt, ne? Ja, es gab ja noch eine Meldung in den letzten Wochen, die für Ärger gesorgt hat. Die Freibad-Geschichte? Nee. Vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt, ihr seid ja auch immer ziemlich gemein, wenn ich sage, dass ich viel den Videotext lese. Ach so, ja, Videotext wurde abgeschaltet in Dänemark. Nein. Es ging um die Niederlande. Ein regionaler, öffentlich-rechtlicher Sender hat angekündigt, wir stellen den Videotext ein. Und da gab es einen Shitstorm. Da gab es richtige Beschwerden. Und jetzt hat der Sender gesagt, okay, das hat Stefan, dann machen wir weiter. Okay. Dann lassen wir das. Cool. So hat deine Beschwerde mal was gebracht, Stefan? Nee, ich habe mich nicht beschwert. Aber interessant sind die Gründe. Jetzt könnt ihr mal überlegen, warum, wer hat sich denn da beschwert? Ich habe die Austastlücke wird geschlossen. Nee. Aber überlegt doch mal. Kenner unter euch, der Videotext ist in der Austastlücke. Es haben sich die Leute beschwert, die sonst weiter keine technischen Geräte im Haushalt haben. Mhm. Und die, bei denen der Fernseher sowieso mehr läuft. Und sie sind darauf angewiesen, dass der Fernseher solche Informationen ihnen bietet, weil sie keinen Zugang zu anderen... Genau. Zu anderen Medien haben. Und wer könnte das sein? Die Leute, die einen Datentarif mit nur 500 MB haben, oder was? Zum Beispiel Gefängnisinsassen. Oh. Das Gefängnis soll aber auch eine Strafe sein. Ja, aber trotzdem hast du ja ein Recht auf Information, oder? Ja, die kriegst du auch anders. Die kriegst du auch über die Tagespresse. Ja, aber dann ist ja schon veraltet. Nein, also das waren zum Beispiel, und Senioren natürlich aufgrund der Einfachheit und der langjährigen Erfahrung. Ja, ihr lacht, ihr werdet auch mal alt. Ich kann mich nur an die Zeit erinnern, wo ich Videotext auch benutzt habe und wo ich mal davor saß und gedacht habe, komm Seite 2. Ne, die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Ja, mittlerweile kann man umschalten, oder? Es ist ja alles gespeichert. Ich glaube, du kannst zwischen Seiten umschalten. Schön wär's. Ach nö, das ist doch mittlerweile gängig. Also ich glaube Stefan, weil wenn sich einer mit Videotext auskennt, dann Stefan. Und ganz ehrlich, statt Werbung... Der weiß auch alle vier Farben, die Videotext haben darf. Ja, ich nehme dich gerne mal mit zu mir nach Hause und wirst du sehen, wie lange das dauert. Genau, dann kaufen wir mal einen neuen Fernseher. Es nennt sich... ja, okay. Warte, ganz hat kurz. Hat nur nicht jeder so 2.000 Euro. Du wartest, weil ich möchte kurz das Fernsehthema erklären. Ja. Kannst du eine Vase drauf abstellen? Nein. Dann ist er neu, okay. Genau. Doch, er kann es abstellen, er fällt runter. Genau. Nee, okay. Aber es ist ja ein Zeichen, dass Marc Videotext guckt, sonst wüsste das ja nicht. Ich gucke keinen Videotext, das macht Tina. Ja, siehst du? Also ich finde Videotext... Ich habe für sowas keine Zeit. Ey, ich sag nur Happy Wife, Happy Life. Also solltest du auch dafür sein. So sieht's aus, ne? Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr Videotext noch nutzt. Denn es gibt ja aktuell... Aktüll, glaube ich, heißt es. Aktüll. Ein Kunstprojekt, was man sich im Videotext angucken kann, wo Künstler... Ein Kunstprojekt, also ein Kupo. Die Seiten... Kupo, genau. Seiten gestaltet haben, das kann man auch machen. Ist im ARD-Videotext das ist interessant. Zu finden. Genau. Das sag mal, welche Seite... Auf den Seiten 300 bis 400. Nee, ich glaube 800, noch was, 840 oder so. Also, könnt ihr mal gucken. Du kannst dich so, weißt du, die geilen Informationen müssen auch ein bisschen... Kunst so interessierst du dich wieder. Ja, jetzt... Drei Stunden am Suchen, du hast nur zum Ladenbrauen, dann kriegst genau, die Informationen. Du hast nur 799. Ist das so ASCII-Art, oder? Kannst du dich noch erinnern? Ja, wirklich? Ja, klar. Kannst du dich noch erinnern, wo über Videotext geschattet wurde? Ja, gibt's ja auch noch. Was hat man da hingeschickt? SMS oder so? Ja. Das. Scheiße teuer. Ein Kumpel von mir hat da hunderte von Euro jeden Monat sind versenkt. Service-Dienste. Ja, geil. Naja. Warte, ich gebe euch die... Oh. Also für die Leute unter euch, die keinen Fernseher mit Videotext haben, das geht natürlich auch online. Ja. Online? Was bedeutet denn online? Im Internet. Auf was denn für eine Linie? Ach, Internet. Ab Seite Internet. 840. Ja, hab ich nicht 840 hast gesagt? Ja, nee, hast du nicht gesagt, aber du hast es nur geraten. Ja. Naja, weil ich mein Brain konnte sich remembern. Wie heißt die Webadresse für den ARD Videotext? ard-text.de. Ist es so? Ja. Okay, also ard-text.de, da könnt ihr für euch auf Seite 840 richtig schöne ASCII-Art und Pixelkunst. Also ich finde das... Also ASCII-Art ist es übrigens nicht, ne? Nee, ja, ist tatsächlich Pixelkunst, aber sieht schick aus. Genau. Ja, okay, dann lassen wir mal das Thema Videotext. Ist mir natürlich immer ein Anliegen, ne? Ja. Ich gucke gerade mal bei euch. Nee, da hängt nichts dran. Was soll habt ihr auch diese kuriose Meldung gehört nach dem 9-Euro-Ticket, dass es diesen 9-Euro-Ticket-Fonds gibt? Achso, erstmal habe ich gehört, die BVG und die Deutsche Bahn sollen ihre Preise erhöht haben. Erhöht von hat? 9 Euro monatlich auf. Es ist ein Skandal. Ja, es ist ein Skandal. So habe ich die Meldung gehört. Ja, ja, gleich am 1. September. Fahrpreise sind wieder teurer geworden. Was für ein Quatsch. Das Ticket gibt es einfach nicht mehr. Also, obwohl, am Automaten habe ich es gesehen. Tatsächlich als Auswahl. Ich wollte heute früh, ich hatte leider keine Zeit, mal raufdrücken, um zu sehen, was passiert. Aber es war wirklich. Kannst du dir noch ein Ticket kaufen? Ja, vielleicht liegt da einer drauf. Ja, erzähl. Auffällig war, die dass Alternative am 31. August waren die ganzen Kundencenter. Stand ein Riesenschwang davor. Logisch. Ja. Mein altes Monatsticket wieder. Nein, 9-Euro-Ticket. Wir wollen da auch nicht zu lange drüber reden. Wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Dieser Fonds. Ja, der 9-Euro-Fonds. Gehört. Du kannst du kaufst quasi ein 9-Euro-Ticket für diesen Fonds, genau. Du wirst Mitglied für 9 Euro. Und fährst dann einfach schwarz. Und wenn du erwischt wirst, wird deine Strafe aus diesem Fonds bezahlt. Es ist ein Bußgeld. Weißt du, wie man das nennt? Nee. Asozial. Richtig. Ich finde das auch krass und krank, aber eine Bedingung gibt's. Du musst einen Sticker bei dir haben, der sichtbar ist, dass du schwarz fährst. Ja, dass du zu diesem Fonds nämlich so, dann, damit du nicht diese Straftat begehst, das Ergauen an einer Dienstleistung, sondern weil du bewusst ja sagst, ich fahre. Es ist, genau, aus meiner Sicht auch totaler Blödsinn. Und jetzt dreht sich der Kreis. Wer gehört zu dieser Initiative? Ich habe gehört, die Leute, die sich sonst irgendwo ankleben. Auf die Straße kleben. Genau diese. Ankleben kostet Generation. Übrigens auch 90 Euro oder so. Habe ich. Nee, 200, genau. 200 Euro kostet sich auf der Straße ankleben. Ja, da gab es jetzt ein erstes Gerichtsurteil gab es da. Ne? Ja. Und die Richter haben gesagt, das ist eine Straftat und das kann man nicht schönreden. Aber in der Sache verstehen die Richter das schon. Was? Ja, dass ist man so ein mal, bisschen was tun will. Dann bin ich mal drastisch. Wenn ich jemanden ermorde und vorher sage, du, ich bringe dich jetzt um, habe ich ihn ja vorgewarnt. Naja, ja, das ist, glaube ich, da machst du dann fast eine andere auch, Qualität. Ja, okay, genau. Aber es ist die Ankündigung. Also wenn eine Straftat ankündige, kann man mir doch nicht unterstellen, ich würde diese Straftat nicht, ich begieße ja trotzdem. Also, aber es ist ein Kapitalverbrechen. Ich meine jetzt dieses Erschleichen von Leistungen. Das ist ja, worum es da geht, warum die diesen Sticker ranmachen. Damit sie eben genau diesen Vorwurf nicht kriegen können, was ja Quatsch ist, weil ich es ja trotzdem mache. Ob ich es unheimlich mache. Letztendlich rufen die dazu auf, schwarz zu fahren. Weißt du, was sie machen? Sie nutzen die Bürokratie gegen sich selber. Ja. Weil sie erschleichen es sich ja nicht, dann würden sie es ja wirklich heimlich machen. Sondern sie machen es offensichtlich. Ja. Dann müssen sie lediglich das erhöhte Beförderungsentgelt bezahlen. Schlecht ist es trotzdem. Genau. Ja, ist es auch. Und zwar für dich und für mich und für Düsseldorf am Rhein. Genau. Und es ist nicht sozial. Punkt. Schon gar nicht. Na? Gut, reden wir nicht darüber. Wir sind ein Berlin-Podcast. Ja, der meiste Berlin-Podcast. Der meiste Berlin-Podcast. Ich wollte noch eine Sache, ich habe es nur reingeworfen, diese Freibad-Geschichte. Ja. Zugang, also weil wir werden es nur noch heute bringen können, Freibäder werden demnächst nicht mehr offen haben. Die Saison endet. Der Wetterlage. Mhm. Zutritt nur für Leute aus den richtigen Postleitzahlengebieten, finden wir es gut? Ach so. Es ist eine Unmöglichkeit. Also es widerspricht erstmal allen Gleichstellungsgesetzen und es ist auch überhaupt nicht praktikabel. Also Hintergrund ist, wer in Lichtenberg ins Freibad geht, muss aus Lichtenberg kommen. Ja, so, also, grob gesagt. Ne? Das finde ich Blödsinn. Also ich finde es okay. Nee, es ging ja darum, dass die Leute, es ging ja darum, dass Kapazitäten ausgelastet sind von Freibädern und deswegen wird geguckt, dass möglichst die Leute aus dem Umfeld, und das finde ich eigentlich schon, ich kann es nachvollziehen. Hat Vor- und Nachteile. Und sicherlich ist das vielleicht ethisch nicht korrekt. Man kann es machen, wenn jeder Bezirk ein Freibad hätte oder ein Bad hätte, dann würde es ja vielleicht Sinn machen. Die sparen Dauerstinken. Wenn überall genügend Bäder zur Verfügung stehen würden, dann könnte man vielleicht sagen, aber selbst dann nicht. Aber überhaupt dieses Fass aufzumachen, den Gedanken irgendwie zu nähren, dass man irgendjemanden bevorzugt, bloß weil er dort eben Anwohner ist, Das ist irrsinnig. Also, support your locals. Also ich kann es schon, wie gesagt, diesen lokalen Gedanken kann ich schon nachvollziehen. Das hat die Presse auch wieder so aufgeschluckt. Also, das ist wieder so ein Sommerloch-Thema. Genau. Na. Aber natürlich kann man da auch sehr, sehr intensiv drüber diskutieren. War nur mal eine Anregung für unsere Zuhörer zum drüber nachdenken. Ein paar Bier zu. Genau. Ja, aber kann man auf eine Kneipe ausweiten. Du kommst hier nur rein, wenn du einen Ausweis vorzeigst und darfst nur in der Kneipe eintrinken. Dürfen wir eigentlich hier sein, Rosengarten? Weiß nicht, ich wohne hier nicht. Friedrichshain. Ja. Ich wohne hier auch nicht. Na, siehst du? Da haben wir es. Wohnen Sie hier? Ja, genau. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Okay, nächstes Thema. Und achso, den Podcast dürft ihr natürlich auch nur hören, wenn ihr aus Berlin kommt. Ne? Das ist euch klar, oder? Aber ihr könnt und heimlich hören. Lass doch hören. Mal unsere Zuhörer in Ruhe. Ihr könnt heimlich. Was, okay. Was Schönes machen? Ich kenne Leute, die hören zu Hause über Satellit irgendwie Radio von aus irgendeiner Stadt Ländern. In Bayern. Ja, ja, ja, genau. Und dann hörst du mal die Verkehrsmeldung und denkst du so, okay. Dafür braucht man heutzutage ein Satellit? Naja, digitales Radio. Mit einem Transistorradio über Langwelle. Oder DAB, ja genau. Die hören über Langwelle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich nur noch beim Militär. Heute kannst du ja über DAB kannst ja ferne Sender auch hören. Oder übers Internet. Über das Internet, ja. Ja. Internet, ihr immer mit eurem Internet. Ich weiß, du bist da nicht für, ne? Ja. Du wolltest irgendwas mit, wir sind ja im Berlin-Podcast, genau. Was hast du denn noch? Es gab ja einen Todesfall von einem Politiker, der ja Hans auch Christian mit... Ströbele. Wirklich? Den hat man ja gesagt, aber dann gab es ja noch einen anderen, der aus einem... Michail Gorbatschow. Oh, ja, das... Richtig. Aber mit eins nach dem anderen. Ströbele ist tot? Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Nee, der weißhaarige Fahrradfahrer der Grünen, ne? Ja. Richtig. Gebt das Hanf frei! Genau. Ah, okay. Ja, aber hast du ja jetzt erfahren in unserem Podcast. Ja, deswegen höre ich den ja auch regelmäßig. Genau. Direktmandat alle zwei für Kreuzberg Wochen. Immer Montags. Für die Grünen. Ja, sehr gut. Ne? Genau, und Michail Gorbatschow, der ist verstorben. Und da gab es jetzt die Idee, in Berlin eine lange Straße unbedingt nach ihm zu benennen. Finde ich gut. Ich finde es auch gut. Ja. Er hat einen großen Beitrag geleistet, was die deutsche Einheit betrifft. Ja. Nicht uneigennützig, weil, soweit ich weiß, hat er 10 Milliarden D-Mark bekommen. Okay. Er persönlich? Ja, ich glaube, ja. Ich kann das nochmal recherchieren. Ich habe das Rechercheteam. Ja, hallo, ist es nicht in einem Kommunismus so, dass der das Geld eintreibt, das dann auch behalten darf? Kann sein. Ich habe den Kommunismus so verstanden. Genau, also da bleiben wir dran. Wir schauen mal, welche Straße da in Frage kommt. Wir wissen ja, dass mit Straßenumbenennung so eine Sache ist. Ne? Dauert immer ein bisschen. Ja, ich sag nur die Mohrenstraße. Mohrenstraße, ja. Genau. Ne? Ja. Ansonsten ist jetzt eigentlich Zeit für End oder Wieder. Wie, End oder Wieder? Gibt es das noch? Spielen wir das wirklich? Da freuen sich die Leute schon drauf. Ja. Ich freue mich da seit drei Sendungen drauf. Ganz kurz, es gab 20 Milliarden D-Mark für die sowjetische Zustimmung. Okay. Und damals war die Milliarde noch ordentlich was wert, nicht so wie heute. Wir reden von D-Mark, ne? Nicht von Euro. Naja, man muss ja... Das wäre doppelt so viel wert. Genau. Ja, na gut, dann... haben wir es ja schon angekündigt, nach langer Zeit gibt es mal wieder eine Folge von End oder Weder. Das Spiel, in dem wir uns nackig machen. Richtig. Hat noch einer einen Reim zu End oder Weder im Kopf? Schmeckt fast wie Leder. End oder Weder. Ja, genau. Vor allen Dingen schmeckt fast wie Leder. Ja, riecht fast wie Leder. Ja. Riecht wie ein geiler Kleber. End Klaus oder Kleber, Weder. Genau. Ja, ich habe heute zwei Kategorien für euch. Ich stelle nämlich heute die Fragen. Oh. Und zwar einmal die Kategorie Supermarkt und wenn wir es schaffen, noch die Kategorie Auto. Deswegen hatten wir ja vorhin schon ein bisschen... Lass uns Supermarkt überspringen und gleich zum Auto gehen. Willst du? Ja. Okay. Hier stelle ich die Fragen. Marc will nicht seinen Einkaufsverhalten preisgeben. Na? Na doch, danach. Er will nur erstmal über das Auto reden. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Seid ihr eher ein guter Fahrer oder ein guter Beifahrer? Sowohl als auch. Also ich... Marc, willst du dazu noch was sagen? Nee, mach oder du erst steht mal. Es dann? Ich lache erstmal noch ein bisschen über mich selber. Okay. Marc muss sich Argumente überlegen, warum das stimmen sollte. Ich bin ein sehr guter, sehr, sehr, sehr, sehr guter, eigentlich der Beste. Der Meiste? Der meiste Beifahrer, den ich kenne. Ich bin der meiste Beifahrer, das ist geil. Okay. Ich bin wirklich ein sehr guter Beifahrer. Ich bremse unmerklich nur mit. Mhm. Ist wirklich so? Und der Griff an der Tür ist auch noch... Ich greife nicht ins Lenkrad. nur in Notfällen. Ich motze auch nicht rum. Also ist auch nicht so, dass er, also weder beschimpfe ich den Fahrer, noch Leute, die sich ums Auto herum befinden. Mhm. Ich sitze einfach nur auf meinem Stuhl und bin ruhig. Und gucke auf meinen Smartphone. Ja. Ja. Fahrer hingegen würde ich sagen, ich wäre der meistgefährlichste Fahrer. Oh, okay. Aha. Ich habe eine Fahrberechtigung. Eine Fahrerlaubnis heißt das. Ach so, heißt das jetzt heute? Dann haben sie es geändert. Nein, alles, so ist so die Frage ich dich eigentlich auch. Genau. Voll und ganz beantwortet. Ja. Ne? Und da hätte ich doch schon mal wieder Bock, wieder einen Podcast im Auto mal zu machen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, wir haben Kaufpark Eiche. Was ihr schon alles erlebt. Das können wir mal machen. Wobei, ich habe einen Tipp, wenn wir schon mal im Auto fahren sind. Solltet ihr mal zu zweit Auto fahren und der Beifahrer fällt auf euch, dann steigt gut sichtbar hinten ein. hinten auf dem Beifahrersitz, macht einen unheimlich guten Eindruck, okay, wenn man dabei gesehen wird, wie man hinten einsteigt und jemand anders vorne links. Ach so, ja, natürlich, klar. Es erweckt Anschein. Man wird chauffiert. Ach so, ja, okay, stimmt, ja, ja, hast du recht. Ja. Gut. Marc. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein sehr guter Fahrer, weil ich alles, was mir beigebracht wurde in der Fahrschule, das habe ich alles noch drauf. Okay. Also unfassbar, wie eine Maschine. aber, das hat auch, also, naja, auf der anderen Seite habe ich auch Momente, wo ich tatsächlich unaufmerksam bin beim Autofahren und da wird es dann auch schon mal gefährlich. Also ich bin einmal falsch rum durch den Kreisverkehr. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Ach, Scheiße, ja. Marc, wie viel hast du am Steuer, wenn du fährst? Zwei Finger. Alle, die ich entbehren kann gerade. Also wenn ich natürlich in der einen Hand irgendwie das Bier und an der anderen das Snickers habe. Wie ist deine Standard-Autofahrhaltung? Hast du deine Hand oben auf Lenkrad, rechte Hand oben auf Lenkrad? Nein. Also entweder wirklich klassisch 10 Uhr, 2 Uhr oder aber die rechte Hand ist ganz normal am Lenkrad und die linke Hand, da wird der linke Ellenbogen wird an der Tür abgelegt und dann habe ich nur noch zwei Finger, die dann so ein bisschen unterstützen. Okay. Aber es sind nach wie vor beide Hände am Lenkrad. Also meine Haltung war nämlich immer Hände im Schoß und unten das Lenkrad festhalten. Ja, das macht man ab und zu auch mal automatisch, glaube ich. Nein. Doch. Nein. Ich mache das nicht. Natürlich alle Fahrlehrer mal bitte weghören und alle Fahrschülerinnen. Dein Fahrlehrer kann sich ja bestimmt nicht mehr daran erinnern, dass er mit dir die aber Prüfung... Ja, die Fahrschule gibt es noch. Wie sieht es da bei dir aus, Stefan? Bei mir? Ich finde schon, dass ich ein guter Fahrer bin. Beifahrer bin ich eigentlich auch ein ganz ruhiger, kriege ich immer gesagt. Was ich hasse, ist, wenn ich mit meiner Mutter fahre. Gerade wenn die Beifahrerin ist, weil die nicht ruhig sein kann und schon Sachen sieht, die noch einen Kilometer weg sind. Also ich dachte, die singt dann. Nee, die sind auf einer Reise. Ja, aber das ist... Also ich fahre gerne Auto, durchaus. Durchaus. Mit dem Lenkrad, klar. Wir wissen das alle, in der Fahrschule hält man sich natürlich immer noch an die Standard-Handhaltung sozusagen, aber... Ja, mittlerweile mit so vielen Jahren Führerschein, ihr wisst, was ich meine. Ja, also liebe Autofahrende, ihr dürft gerne auch mal anders das Lenkrad halten für kurze Zeit, genau, wenn ihr es könnt. Richtig. Ne? Ja, also die Tatsache, dass du eine Fahrerlaubnis hast, heißt eben nicht, dass du fahren kannst. Du darfst fahren, aber von können kann da noch nicht die Rede sein. Das bringt die Erfahrung erst so mit sich. Und ich habe, weil du gerade deine Story erzählt hast mit dem Kreisverkehr, ich habe gestern eine tote Winkel-Story gehabt. Da habe ich mich wirklich erschrocken. Mit dem PKW? Ich fahre mit meinem Auto, will rechts abbiegen und beobachte so die ganze Zeit so neben mir, guck so im Spiegel und so und nichts zu sehen. Ne? Und dann will ich abbiegen. Mach den Schulterblick, auf einmal ist ein Radfahrer da. Wie aus dem Nichts. Den du vorher nicht gesehen hast. Das war einfach der tote Winkel. Also das ist schon echt, echt krass, ne? So Schulterblick zu spät. Also was mich beim Autofahren, immer gestört hat in Bezug aufs Lenkrad war, dass du durch diese Lenkradkralle ganz schwer um die Kurve fahren kannst. Ja, das stimmt. Genau. Mann mogelt. Ja, das ist, deswegen sind ja die Kreisverkehre in östlichen Ländern etwas größer. Haben wir schon das Witzbett. Ja. Darf man den heute nicht mehr bringen? Doch, den darf man bringen. Ich habe auch so einen ähnlichen, also ihr müsst unbedingt dranbleiben. Genau. So. Ihr wolltet natürlich noch wissen, wie ich als Beifahrer bin. Ach ja, also, genau. Ist okay. Hm? Gern gesehener Gast im Auto, außer vielleicht bei meiner Tina. Mhm. Weil bei der packt mich der Ehrgeiz, ihr Sachen beizubringen, die sie eben nicht oder noch nicht drauf hat. Okay. Sie fährt seit 30 Jahren und nahezu unfallfrei und hat sie nicht gesehen. Ja. Ja, aber wen interessiert's? Sie macht einfach ein paar Sachen grundlegend falsch. Ach so, okay. Und dann gehe ich natürlich hin und sage, pass auf, mach das doch lieber so und so. Dann kannst du da deine Kupplung schonen und dann kann dir das und das nicht passieren, wenn du es so und so machst. Mhm. Ah ja. Bedien doch den Blinker. Ich habe es noch mal probiert, aber ich glaube, ich unterhalte mich dann lieber mit einem Stein. Bedien doch den Lenker, den Blinker einfach mit der linken Hand und nicht mit der rechten durchs Lenkrad durch. So wie so. Oh, ihr seid gemein. Vergiss doch mal, was du gelernt hast. Ach Mensch, ja. Okay. Tut mir gerade leid. Schöne, ja, aber das ist eben so mein Ding. Also ja. Ich bin ein guter Beifahrer, es sei denn, ich fahre mit Tina. Und okay. Jetzt nächste Frage. Nächste Frage. Stadtflitzer oder ich muss zeigen, was ich habe? Wo ist der Unterschied? Große, fette Karre oder eher so klein, da gelenkig? Auto ist für mich kein Statussymbol. Das ist doch schon mal eine gute Antwort. Ja. Aber schön darf er sein. Ja. Also ich finde auch, er muss praktisch sein. Ich wollte unser Familienauto tatsächlich, wir hatten vorher... Ich kann mich erinnern. Ein Schuhkarton. Ja. Genau. Der ist ungefähr, der ist ungefähr 2 Meter lang. Mhm. Und 1,10 Meter hoch. Nee, und den hatten wir als Auto für eine 5-köpfige Familie. Ja. Und bei der Neuwagenanschaffung wollte ich unwesentlich größer werden. Einfach weil Parkplatzsuche in Berlin ein Stress ist. Und für mich als Beifahrer ist das auch Stress. Mhm. Deswegen bin ich auch lieber mit den Öffentlichen unterwegs, auch wenn das Auto zur Verfügung steht und die Fahrkünste meiner Partnerin durchaus dazu einladen, mitzufahren. Ah, aber das trotzdem, ist ja mal ein Kompliment. Trotzdem, das ist mir zu stressig, deswegen lieber ein kleines praktisches Auto. Verstehe ich. Und ich habe aber trotzdem noch eine Anekdote. Ich habe einen guten Freund, der sich tatsächlich ein Protzauto geordert hat, und zwar einen Ford Mustang. Mhm. Einen Ford Mustang. Der wird in den Staaten gebaut im Moment. Das zieht sich gerade. Er musste seinen Mercedes SUV jetzt abgeben und hat sich ein Übergangsauto gekauft. Das heißt übrigens nicht SUV, das heißt SUV. Weil die saufen, wie Loch. Das ist ein Suffwagen geholt. Vielleicht hat Marc noch die offizielle Abkürzung für SUV. Die wäre? Wir finden es raus. Ja, Universal oder Utility Vehicle. Ja, genau. Sport, nicht Sport. Keine Ahnung. Reichen wir nach. Ja. Ja. Nächstes Jahr. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, das zögert sich gerade. Sports Utility Vehicle. Genau, irgendwas mit Sport. Verzeihung, nee. Okay. Ist mir neu gewesen, aber egal. Er hat jetzt also einen Übergangswagen sich gekauft. Mhm. Muss dazu sagen, er ist ein rüstiger Handwerker. Mhm. Kahle Kopfbehaarung, dicken Vollbart. Und er hat sich jetzt einen Renault Clio geholt in rosa. Oje, oh, schön. In rosa. Ja, das er fährt jetzt bis sein Fahrzeug dann eintrifft, wird er mit einem rosanen Renault Clio seine handwerklichen Tätigkeiten Du sagst niedlich, ich sage, ich würde mich lieber nach Hause graben, als mit sowas auf die Straßen zu fahren. Aber das ist gleich die nächste Frage. Wie wichtig ist denn die Farbe? Nee, warte mal. Jetzt sag mal erstmal bitte, wie es bei dir aussieht. Ich habe einen kleinen Stadtflitzer. Kann man sagen, welche Marke du? Ja, Zitrone. Citroën. Ja. Citroën. Ja, und wie der Franzose sagt. Älteres Modell, ein Citroën. Okay. Und älteres Modell. Und schon eine ganze Weile, ne? Das fahre ich, ist immer noch der von damals. Ja. Der hat ja lange gehalten, der muss ja bald ein H-Kennzeichen kriegen. Ein H, ein Oldtimer oder was? Ja. Ein Oldtimer. Den gibt es schon nach 20 Jahren, glaube ich, oder? Nein, nicht mehr. Okay. Früher waren es 20 Jahre Youngtimer, bis kriegst du erst ab jetzt mittlerweile nach 30 Jahren. Ja. Einfach, weil man gesagt hat, die Autos haben einfach nicht mehr so viel Charakter wie früher. Mhm. Und es gibt auch viel mehr Autos auf den Straßen, es erscheinen viel mehr Modelle. Und man würde diesen Young- und Oldtimer-Markt einfach damit überschwemmen. Okay. Deswegen hat man gesagt, okay, schützenswert sind die Sachen frühestens nach 30 Jahren. Ah ja. So. Marke, ja, 30 Jahre. Hm. Hat der Mann recht? Kann ich bestätigen. Nein, ich wollte, natürlich, ich glaube dir das ja. Ich wollte es nur nochmal, weil hier ja schon mal ab und zu die Informationen durchgekommen ist, wir seien nicht informiert genug. Einfach weil unser Podcast contentmäßig wenn du uns hörst, wir haben nach wie vor keinen blassen Schimmer, sagen nur ab und zu zufälligerweise das Richtige. Aber wir haben uns schon gebessert, wir kontrollieren das live. Ja. Wir machen da hier das Vier-Augen-Prinzip. Genau, das ist gut. Was ich dich fragen wollte, Marc, welches Fahrzeug, Wagentypen, welche Fahrzeugklasse fährst du privat? Gar keinen. Ich fahre gar kein Auto. Ich habe gar kein Auto? Doch. Aber ich habe keinen. Tina hat einen Wagen. Ach so, okay. Tina fährt einen Hyundai i10. Ah ja, genau. Oh, also das, was man so landläufig so genau einen Einkaufswagen nennt. Das wird eigentlich hinten nur noch die Stange zum Schieben. Ja. Und den Chip rein. Welche Farbe? Weiß. Ah, wir haben auch einen weißen i10. Echt? Ja. Ja. Also in, ja. Also überhaupt Auto in Weiß finde ich eigentlich ganz toll, weil das wäre jetzt sowieso deine Anschlussfrage gewesen nach der Farbe. Ah, okay. Ich hatte nämlich, mein letztes Auto war auch weiß, das war ein Opel Vectra B als Caravan, also so ein Kombi. Und den Wagen habe ich echt geliebt, weil der sah richtig schön aus, zumindest von außen. Mhm. Von innen, ja, Opel halt, Opel 90er Jahre. Hat nach Opel gerochen. Na, du, ja. Stefan, du musst nicht immer alles kommentieren, ja? Vor allem nicht unqualifiziert. Ja, hat dann nach bitte. Opel gerochen. Mach weiter. Bitte dich. Also, man wird hier beleidigt in einer Tour, bloß weil man mal einen Opel gefahren hat. Und ich habe nicht einfach nur mal einen Opel gefahren, ich bin ausschließlich Opel gefahren. Ah, okay. Ja, ich hatte einen Opel Kadett E. Davon hatte ich übrigens zwei. Da haben wir aus zwei in einen zusammengeschraubt, damit ich wenigstens einen fahren konnte als Fahranfänger. Okay. Der wurde dann abgelöst von einem Opel Corsa B, dann einen Opel Corsa A. Mhm. Und dann hatte ich, glaube ich, nochmal einen Opel Corsa B. Ja, und dann kam, wie gesagt, dieser Mörderschritt von diesem Kleinwagen hin zu so einem Mittelklassewagen, wenn man so will, diesem Opel Vectra. Aber das war ein Millionengrab und seitdem fahre ich kein Auto mehr. Hm. Aber der war weiß und es war schick. René, okay. Welche Farbe bevorzugst du denn? Also ja. Mein erstes Fahrzeug war, ich finde mal, bei Autofahrer hat man gar nicht so die Wahl, es sei denn, kaufst du einen Neuwagen. Ja. Also mein erstes Fahrzeug war gezwungenermaßen. Oder kleben lassen. Ja, wer lässt denn sein Auto umlackieren und bekleben? Dazu bin ich zu pragmatisch, weil warum sollte man das tun? Weil es schön aussieht. Also mein erstes Fahrzeug war ein roter Golf 2. Mhm. Noch mit Weißwandreifen damals? Nee. Ein Scherz. Macht dann immer so unqualifizierte Äußerungen. Hätte geil ich ausgesehen. Habe gesagt, dass es ein Scherz war. Ach und so, nicht okay. Freundschaftlich beleidigt. Das war schon eine Beleidigung, mein Auto, weil der Auspuff war irgendwie abgesägt. Oh. Und dadurch hörte man mich dann immer schon, wenn ich in den Stadtbezirk einfuhr. Dann war eine Beleidigung und nicht ja. Ja, richtig. Beleidigung. Ja. Genau. Und das jetzige Auto, hatte ich ja gesagt, war weiß. Aber irgendwie so hat die Farbe nie wirklich... Also das letzte Mal, wenn ich beim Auto denken würde. Also es ja? Gibt nicht mal hässliche Autofarben, finde ich. Ja. Es gibt hässliche Autos, aber... Also mein Wagen ist Silber und so aus der Vergangenheit, auch so aus dem Freundes- und Familienkreis, Bekanntenkreis. Es gibt natürlich Situationen, wo man sagt, die Farbe will ich nicht. Wenn man zum Beispiel einen Unfall hatte, angefahren wurde, dann sagt man, nee, nicht so ein rot, war ein rotes Auto, ich will kein rotes Auto haben oder so. Viele sagen, gelb ist scheiße, wegen Briefkasten. Wirklich? Gibt's? Da stecken die Leute mal Briefe rein. Gibt's wirklich? Was für ein Quatsch. Und schwarz, ja, schwarz, weiß ich nicht. Will man ein schwarzes Auto? Schwarz ist das neue Schwarz. Ja. Schwarz geht immer. Ja. Gibt es da eine Farbe, die mehr oder weniger Unfälle hat? Ich glaube, da gibt es Statistiken. Aber ich glaube auch, ne? Ich glaube, helle Autos sind bestimmt besser zu sehen als dunkle. Keine Ahnung. Also ich kannte mal jemanden, alles gut, das ist keine Ratte, das ist eine Luftratte, auch Taube genannt. Nein, die fliegen keine Felsentaube. Columbus Palumba. Ach so? Columbo Palumba, so, oder Palumbus, ich weiß es nicht mehr genau. Aber interessant ist ja bei Farben. Wir reichen den Nachnamen nach. Bei Farben ist ja so, ihr sagt, okay, ihr habt ein weißes mir Auto. Scheißig, ja. Aber wenn man in die Papiere guckt, dann ist das ja immer irgend so eine krasse Farbe irgendwie. Ne? Also es ist ja nicht immer so eine Grundfarbe, sondern irgendwie... keine Ahnung, Himmelblau, Metallic oder keine Ahnung. Ja, sowas also in ja natürlich. Genau, es ist Marketing-Sprech. Ja. Man gibt der Sache einfach einen neuen Namen. Letzten Endes ist es weiß, aber es heißt dann eben strahlender Sonnenaufgang. Richtig, genau. So, das Rechercheteam möchte eine Info nachreichen. Ja? Die Ringeltaube heißt korrekterweise Columba Palumbus. Aber wir sprachen ja über die Felsentaube. Das ist aber eine Ringeltaube. Habe ich mit einem Augenblick sofort identifiziert. Der Vogelexperte. Aber wir recherchieren weiter. Ja, so, nee. Dann machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Autofarbe ist durch, da ist die Ratte, ja. Autofarbe ist durch. Jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, die Glaubensfrage. Genau, was möchten Sie für Reifen? Nein. Können Sie was empfehlen? Ja, die meisten nehmen schwarze Runde. Ja, genau. Und nicht die eckigen. Automatik oder Gangschaltung? Ja, sehr gerne. Da darf René anfangen. Okay, also ich habe den Führerschein auf einem Schaltwagen gemacht. Ja. Und kenne deswegen eigentlich auch nur Schaltwagen. Es war jedoch so, dass ich bei meiner Autobahnfahrt in mein gewohntes Fahrschulfahrzeug steigen wollte. Ja. Und da war irgendwas anders. Die Gänge fehlten. Da waren Pedale irgendwie anders. Ja. Und dieser Stock, womit man das Benzin umrührt, der war auch anders. Okay. Oh, und Mann. Ich habe meine Autobahnfahrt auf einem Automatik gemacht. Echt? Ja. Krass. Hat man nicht weiter drüber gesprochen? Ist wahrscheinlich nicht rechtens gewesen. Nee, ist es auch nicht. Wenn ich eine Prüfung für einen Schaltwagen mache. Ja. Aber ich würde ganz klar sagen, ich weiß nicht, ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, was besser ist. Mhm. Also ich würde mal behaupten, so ein Automatik ist bestimmt einfacher, also steckt ja im Namen. Es macht keinen großen Unterschied. Nach meinem Dafürhalten ist Automatik einfach nur etwas für Schaltfaule. Mhm. Ja, dein linkes Bein ist still, ne? Ist abgemeldet. Ja. Kannst du dir amputieren lassen quasi. Ich persönlich präferiere allerdings tatsächlich Automatikwagen. Ja? Mein letzter Wagen war ein Automatik. Okay. Und das habe ich geliebt. Und ich freue mich auch immer, wenn ich hier mal mit dem Car2Go oder so unterwegs bin. Ja, die heißen ja jetzt irgendwie anders. Mhm. Schernau und sonst irgendwas. Das sind auch meistens irgendwie alles Automatikwagen. Und Schaltwagen, ja, meine Tina, die hat noch einen Schaltwagen. Damit komme ich auch klar. Aber ich finde es völlig unnötig, hier im Stadtbereich irgendwie einen Schaltwagen zu haben. Hm. Viele sagen, es gibt Leute, die verargumentieren es, dass sie sagen, das ist ja dann kein richtiges Autofahren. Das gehört einfach dazu, dass man doch mal schaltet. Aber macht, also wirklich, soll jeder machen, wie er will. Ich brauche es nicht. Schalten ist vom Teufel. Also das ist fehleranfällig. Bist auf der Autobahn im fünften Gang und willst nochmal in den Rallye-Gang, in den R, und dann stellst du fest, oh, das Schubumkehr. War gar nicht der sechste, genau, das war die Schubumkehr. Rabolla! Und dann hörst du nur Metall um dich rumfliegen. Ist das einem schon mal passiert? Du machst ja nur dein Getriebe kaputt. Also, ja, ich glaube, das merkst du rechtzeitig. Mir ist es auch schon passiert, aber noch nie mit meinem eigenen Auto. Okay. Na gut, dann geht's ja. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich, Zacken, ne? Ist wirklich, wirklich so eine Glaubensfrage, ne? Also, oder eine Gefühlsfrage. Ich bin eher der Fan vom Schaltwagen, weil ich habe es auch gelernt in der Fahrschule und seitdem fahre ich eigentlich nur Schaltwagen. Ich möchte eigentlich keinen Automatikwagen. Hast du es denn schon mal probiert? Aber ist nichts für mich. Ich bin es gewöhnt zu schalten und das ist auch gut so. Und heute gibt es ja die Möglichkeit, man kann, wenn man den Führerschein macht, macht man den unter Umständen direkt für Automatikwagen und darf dann gar keinen Schaltwagen fahren. So ist es. Das gab es damals auch schon. Ist das nicht schon immer so? Ja, soweit ich weiß, ja. Ich glaube, du kannst es upgraden, indem du einfach ein paar Übungsstunden machst und dann kannst du auch Schaltwagen fahren. Ja, das ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Naja. Ist es günstiger, das so zu machen? Ich habe keine Ahnung, was das für einen Unterschied macht. Weiß ich nicht. Okay, wollt ihr noch eine Frage? Na klar. Während hier noch eine Ratte vorbei rennt. Wie sieht's denn aus? Habt ihr schon mal falschen Kraftstoff getankt? Oder anders formuliert, anders gefragt, ist euch in Erinnerung irgendein Fauxpas, der euch total peinlich war im Auto? Ja. In Bezug aufs Auto. Ja. Aber Marc? Ja. Nee. Also damit bist du... Da bin ich eigentlich raus. Ja. Weiße Weste. Also ich habe... Aber vielleicht habe ich eine Anekdote nachzuliefern. Ja, genau. Geschichte vielleicht fällt dir was ein. Vielleicht inspiriere ich dich mit meiner Anekdote. Also was mir mal passiert ist, also ich hatte ja diesen roten Zweier Golf. Ist das die Handbremsen-Story? Ja. Ich kann mich erinnern. Mit Schiebedach. Ja. Und ich fuhr eine 70er Straße lang. Und ich hörte es dann pfeifen. So. Und dachte mir, oh, was ist denn das? Und dachte, es ist Schiebedach. Habe Schiebedach zugemacht. Und es pfiff weiter. ich dachte, vielleicht pfeift der Wind da so lang. Ich bin 70 gefahren. Ja. Da pfeift schon mal der Wind. So, und wusste überhaupt nicht, was los ist und dachte, okay, fährst mal rechts ran, hin auf dem Parkplatz. War das Fiepen weg, ja. Und bin halt erstmal in mich gegangen, bin dann auch ausgestiegen, um nachzudenken. Und dann dachte ich so, hatte ich so einen leichten Geruch auch vernommen. Und dann guckte ich, wo der herkam und der kam von den Reifen. Und da habe ich die angefasst, die waren glühend heiß gewesen. Und dann dachte ich, kann doch nicht was sein. Ist denn da, wie passiert denn sowas? Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber mir ist schon während der Fahrt aufgefallen, da hat so eine Lampe geleuchtet, wo ich dich auch nicht zuordnen konnte. Da steht, glaube ich, ein P Nee. Nein, das ist, glaube ich, so eine Halbkreise und in der Mitte so ein Kreis mit so einem Ausrufezeichen oder so. Halbkreis, ja, irgendwas mit dem Ausrufezeichen. Das ist, glaube ich, so ein Handbremsen. Kreis mit dem Ausrufezeichen, das ist eine rote Kontrollleuchte. Ja, auf jeden Fall, genau, die war rot. Und da dachte ich schon, als ich die gesehen habe während der Fahrt, habe ich so unterbewusst, hätte zwei Probleme im Auto, dieses Pfeifen und dann diese Lampe und dachte mir, ich kümmere mich um das Pfeifen. Die Lampe heißt Pfeift, es pfeift, ja. Ja, und ich dachte, das ist jetzt kaputt, dass da so eine rote Lampe unterleuchtet, reicht das Pfeifen nicht, egal. Ja, es war die Handbremse gewesen. Ich bin mit angezogener Handbremse passieren? 70 gefahren. Das ist schon eine Leistung. Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich mir das relativ frühzeitig abgewöhnt habe, mit angezogener Handbremse zu parken. Echt? Das ist generell keine gute Idee. Oh. Es war so Standard, das habe ich so auch gelernt, dass man im Parken Handbremse, Gang raus. Das machst du nur, wenn du irgendwie am Hang stehst. Mm-mm. Aber ansonsten lässt du den Gang einfach schön drin. Das ist aber sehr interessant, weil ich habe es auch so gelernt wie René. Und ich kann mich erinnern, mein Opa, wenn der geparkt hat, hat er immer einen Gang reingelegt und ist dann ausgestiegen. Oh. Das ist damit so stellst du nämlich sicher, dass keiner den Wagen bewegt. Ja. Ich hatte noch eine zweite Handbremsen-Story. Also die war mir jetzt nicht unangenehm, weil da war keiner dabei. Das habe nur ich erlebt. Hat keiner, niemand weiß davon. Und die Spuren auf der Straße waren auch nicht jetzt, so jetzt wissen ein paar Leute davon. Ja. Die andere Story hat auch mit einer Handbremse zu tun. Die war einige Jahre zuvor, wo ich noch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Da war ich bei der Bundeswehr und ich war Truppführer. Hm. Und zu meinem Trupp gehörte ein Unimog. Okay. Und jetzt war es so... Also das ist ein, für die, die es jetzt nicht wissen, ist ein großer Mercedes, dieser kleine Mercedes-LKW, der wiegt ja so schon ein paar Tonnen. In meinem Fall hatte der hinten auf der Ablade vielleicht auch noch ein paar Tonnen drauf, so eine Stahlkabine mit Funkzubehör, eine richtige Funkzentrale. Und es war ja so, du musst ja das Fahrzeug viel warten. Das heißt, das wird dann immer auf dem Parkplatz gefahren, dann steigt man aus, dann werden die Reifen, rennst da eine Stunde ums Auto rum und machst und tust. Und dann sind halt so Routinehandgriffe. Und ich musste bei einer Kontrolle, dachte ich, okay, ich steig vorne rein, mach den Motor an, um dann, dass wir dann ein paar Checks machen können. Was ich nicht wusste, ist, dass der Fahrer den Gang noch drin hatte. Ja. Und bei der Bundeswehr wird halt alles auch sehr knapp. Wir standen ungefähr 5 cm vor einer Klinkergarage. Also altes Backstein-Klinker. Ja. Und ich habe den Motor angemacht und der Wagen sprang. Ja. Für alle, die wissen, was so ein Auto macht, wenn es einen Gang drin hat, er sprang nach vorne. Mhm. Das Gute war, die Handbremse war gezogen. Und dadurch, die Handbremse war mega gewartet. Ja, ja, das Ding hat wie ein Bock nur ganz energisch gezuckt und hat wirklich nur so eine ruckartige Bewegung nach vorne geschafft. Aber es hat nicht für einen Sprung gereicht. Okay. Deswegen alles gut, ist nichts passiert. Ja. Toi, toi, toi. Da kann ich mich auch erinnern, als mein Wagen mal in der Werkstatt war und ich den abgeholt habe. Die parken den ja dann immer vor der Werkstatt dann, ne? Mhm. Und da habe ich auch nicht dran gedacht, dass sie ja die Handbremse wahrscheinlich gar nicht. Ach, sie schon gar, wieder her, Junge, nee. Sie waren doch gerade erst da. Und dann habe ich gemerkt, wie der Wagen plötzlich anfing zu rollen. Und habe schnell auf die Bremse gedrückt. Gedrückt? Ja, genau. Ja. Aufs Bremspedal. Runtergebeugt in den Fußraum. Genau. Der linken Hand ordentlich zugedrückt. Auf den Bremsknopf gedrückt. Ihr seid doof. Okay. Ja, und? Naja, ist aber nicht passiert. Also, ach so, du bist es gibt so Schreckmomente. Also deswegen muss man ja wirklich immer kontrollieren. Jetzt wollt ihr wissen, ob es etwas gab, was mir peinlich war. Jetzt ist es ihm eingefallen. Da war auch niemand dabei, als mir das passiert ist. Na klar. Aber man konnte es natürlich weithin sehen. Und zwar, das war immer noch mein erstes Auto damals. Mhm. Mein Borsti, wie ich ihn damals getauft hatte, Opel Kadett E. Und da war schon die erste Geschichte. Ein Kumpel, ein Freund, fragte mich, sag mal, du hast ja hinten im Auto nichts drin, komm, ich habe hier so viel Leergut, lass uns das mal irgendwie zusammen wegbringen. Hm. Kein Problem. So, und dann war es hinten ordentlich gut gefüllt und ich dachte so, Moment, die Heckklappe will nicht richtig zu. Na, dann habe ich ein bisschen nachgedrückt. Hm. Und dabei hat tatsächlich die Heckscheibe die ist einfach gesprungen, zack, ums Pack weg. Okay, ich hatte ja gesagt, ich habe zwei von diesen Opel Kadett E gehabt, das heißt, ich brauchte dann bloß irgendwie da in meine private Werkstatt fahren und dann die austauschen. Aber die andere hatte dann irgendwie nicht die richtige Farbe und das war der Anfang vom Ende. Ich wusste, den Wagen wollte ich nicht ewig fahren. Das war eh schon ein abgelegtes Auto von einer befreundeten Familie, egal. Aber auf jeden Fall ich zog dann um. Ich hatte 10 Jahre eine Wohnung irgendwie bewohnt und bin dann doch mal endlich weggezogen. Mhm. Und fuhr dann das erste Mal mit meinem Auto dort in die Tiefgarage, weil das habe ich immer vermieden, weil erstens, ich hatte dort unten keinen Stellplatz und zweitens, ich war noch Fahranfänger und das war mir nicht geheuer da, also so die enge Kurve da. Da gibt es eine Kurve, wenn ihr so wollt, eine Kurve und die war mir irgendwie nicht geheuer. Also ich bin gut reingekommen in die Tiefgarage, sagen wir es mal so. Aber rausgekommen, also ich bin gut rausgekommen, aber der Borsti nicht. Ich habe wirklich irgendwie die Beifahrerseite komplett eingedellt. Und ich frage mich immer, wie Leute das hinbekommen. Also man sieht es ja öfter so, gerade so in... Ich zeige es dir gerne nochmal, weil du müsstest mir ein Auto besorgen. Ja, genau. Und nimm nicht meins. Stefan, ja. Aber ja, ich sag mal, Tiefgaragen sind ja teilweise extrem eng gebaut. Ne? Also da ist ja wirklich auf also ein Spaß ist das bestimmt nicht. Nee, das stimmt. Da gibt es kuriose Parkhäuser. Das ist, ich habe übrigens gerade 2 Meldungen sind gerade reingekommen. Meldung Nummer 1, der Zeitgeber sagt 1:08. Ja. Und Meldung Nummer 2, die Felsentaube heißt Columba Livia. Okay. Und sie unterscheidet sich übrigens von der Ringeltaube. Das gebe ich euch kostenlos mit als Information. Das ist super. In der Größe. Und der Ringeltaube hat einen weißen Fleck am Hals, die Jungtiere nicht. Aber wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, denn wir sind ja kein Vogelpodcast. Ja. Auch wenn wir gut zu Vögeln sind, ein so Vogelpodcast sind wir nicht. Ja. Ein schönes Schlusswort für End oder Weder. Ja. Leicht wie eine. Dabei habe ich mich auf Feder. Toll wie eine Vogelfeder. Ja. End oder Weder. Dabei war ich super gespannt, was noch alles kommt. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Ich kann dir sagen, was jetzt kommt. Wenn Marc nämlich gut vorbereitet ist, kommt jetzt der Druffi-Spruch des Tages. Ach ja, hier, da muss ich ja nach oben scrollen. Aber das mache ich natürlich gerne. Der Druffi-Spruch des Tages. Diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Und das ausgesprochen heißt der Druffi-Spruch des Tages: Alle ziehen, keiner schiebt. Es geht nicht um Züge. Genau. So, und das Mittelalter ist übrigens das Leben zwischen 40 und 50. Wann kommt die Weisheit des Tages? Die kommt noch. Die hast du natürlich vorbereitet. Ja, eben. Ja. Ich will nur fragen. Ich habe jetzt einfach mal... Wir geben dir ein Zeichen. Ihr gebt mir dann so ein Zeichen. Ja, wir geben dir ein Zeichen. Ne? Genau, okay. Genau auf Winken dann. Dann. Genau. Dann sagst du dann sowas wie, René, sag, was du denkst. Ja. Wird super. Genau. Hau doch mal was, Intellektuelles. Warte mal, bevor jetzt die Witze kommen, wollte ich noch auf eine andere Standardrubrik hinweisen, die wahrscheinlich teilweise untergeht. Aber beim letzten Podcast hören... Ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen, als ich die Outtakes am Ende gehört habe. Aha. Es lohnt sich. Ah. Jetzt sagen einige von euch, was, ich höre jetzt hier schon 150 Folgen von dem Podcast und erfahre jetzt erst, dass es nach dem Podcast erst lustig wird. Ja, ja. Es ist so. Also wenn ihr denkt, die Witze sind das Highlight, nein. Hört euch besonders von Folge 93, war die letzte? Ja. Ja. Hervorragend. Es geht noch schlimmer. Hervorragend. Ja. Sehr gut. Ich habe noch nie so was Gutes gehört. Das Beste kommt zum Schluss. Deswegen, die ganze Stunde vorneweg ist nur Geplänkel. Deswegen überlegen wir, ob wir die Outtakes schon am Anfang Genau. Ist jetzt so ein Trend, habe ich gehört. Ja? Outtakes und Witze gleich am Anfang, damit die Leute wissen, hier, jetzt ist vorbei, danke. Da ist das Niveau gesettet. Genau. Okay, dann für euch, liebe Zuhörer, und für die Ratten hier im Rosengarten. Es ist unglaublich, wie viele hier die meisten Witze. Ja. Das sind bestimmt dieselben immer. Die springen nur überall rum. Das und Hunde gibt es auch, wie ihr gehört habt. Dann geht's jetzt los. Witzbattle in Folge 94. Der Marc fängt an. Zwei Kumpel treffen sich auf 1 bis 16 Bier in der Kneipe. Der eine schaut etwas traurig in sein Glas, worauf der andere fragt, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, schon. Ich werde halt Vater, ne? Das ist doch so wunderbar. Ich hätte einen Glückwunsch. Naja, soll ich sagen, meine Frau weiß halt noch nichts davon. Sehr gut. Warte. Wir hatten einen Chinesen in der Schule, der hieß Fung. Und beim Abiball habe ich ihn mal gefragt, sag mal, Fung, nervt dich das eigentlich, dass die Leute mal behaupten, ihr würdet alle gleich aussehen? Und dann sagte er so, Fung, ich bin Fungs Freundin. Fung ist auf der Toilette. Darf man den heute mal erzählen? Nee. Und René schon gar nicht. Genau. Pass auf, dann habe ich mal was Altertümliches, einen Beamtenwitz. Wenn ein Räuber eine deutsche Amtsstube überfällt, welchen Satz kann er sich dann sparen? Keiner bewegt sich. Keine Bewegung, genau. Richtig. Sehr gut. Ja. René. Nee. Ah, nee. Marc. Ich schon wieder. Wir machen einen Kreis. Unser Nachbar gibt seiner Frau immer einen Abschiedskuss, bevor er zur Arbeit geht. Ja. Warum tust du das nicht? Ich kenne die Frau noch gar nicht. Ja. Den finde ich immer gut. Für euch zur Info, die besten Witze, die kommen natürlich öfter mal wieder. Ja, ja, ja. So auch dieser, den ich übrigens sehr, sehr gut finde. Okay, ich bin der Meinung, man sollte Homöopathen per Handschlag bezahlen. Immerhin hatte man ja mal Geld in der Hand. Sehr gut. Das Globuli des Finanzmarktes. Ja. So, wir hatten ja genug Autothemen heute. Da kommt jetzt gleich noch ein Witz dazu. Meister, wie sieht's aus mit dem Auto? Sagen wir es mal so, wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, müssten wir es erschießen. Ja. Klassisch. Der Wäschetrockner lässt meine ganze Kleidung schrumpfen. Du meinst nicht, dass das vielleicht eher der Kühlschrank ist? Auch gut. So, zum Thema Auto. Ich war neulich beim Therapeuten und da habe ich gesagt, ich glaube, ich habe ADHS, weil ich mich nicht erinnern kann, wo ich meinen Ford geparkt habe. Da sagt der Therapeut so, nee, so funktioniert ADHS nicht. Und ich so, ah doch, ich verliere andauernd meinen Fokus. Mhm. Ah, alles klar. Ford Focus jetzt, für die jetzt Kenner habe ich ihn auch verstanden. Ja. Ah, hier werden Fotos gemacht. Ford Fotos. Ja. Marc. Ich schon wieder. Ich bin dran. Ich wollte sagen. Irgendwie sind wir mit der Reihenfolge. Du lässt dich zu leicht ablinken. Ja, okay. Da waren... ja. Noch ein Autowitz. Pass auf. Diesen alten Schrotthaufen, den kann man doch nicht Auto nennen, sagt der Polizist bei einer Verkehrskontrolle zu dem nervösen Fahrer. Eben. Deshalb habe ich auch keinen Führerschein. Hä? Den habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja, weil ihr euch zu leicht ablenken lasst. Nee. Ich gebe zu, ich habe gerade gar nicht zugehört. Soll ich den Witz nochmal ansetzen? Ja, vielleicht erklärst du das. Die Hörer haben zugehört, das reicht. Okay. Das ist mir ja noch nie passiert. Dann bitte. Oh, ihr wollt noch einen Bonuswitz? Ja, ja, ja. Aber nur einen. Nur einen? Hm? Okay, dann muss ich den guten erzählen. Doch, ja gut. Ach, die sind beide gut. Ach, René kommt ja noch mit seinem Mörderwitz gleich um die Ecke. Nee, das war der schon mit Funk. Ach, das war der schon? Ja. Okay, also. Okay. Alter Opa kommt zur Prostituierten und sagt, du sag mal Mädchen, was kostet das? Mal so kräftig, so schön von vorne. Naja, Opa, also auf dem Teppich 20 Euro und wenn wir schön ins Bettchen gehen, dann 100. Na gut, er nestelt nach seinem Portemonnaie, holt einen Huni raus, sagt sie, naja, ein Bettchen ist doch am schönsten. Fünfmal Teppich. Pass mal auf, Mutti. Mama, fünfmal Teppich. Genau. Und gleich geht das los. Sehr gut. Siehst du? Ja, ich habe, pass auf, unterhalten sich zwei Mädels, sagt die eine so, irgendwann werde ich heiraten und dann werden ganz viele Männer traurig sein. Und dann sagt die andere, wie viele Männer willst du denn heiraten? Eieieiei. Okay, dann kommt jetzt noch der letzte hier, auch zum Thema Auto. Während der ersten Fahrstunde ärgert sich der Fahranfänger. Diese doofen Fußgänger, ey, die laufen mir ständig vor das Auto. Der Fahrlehrer beruhigt ihn und sagt, fahren Sie doch erstmal vom Gehweg runter. Ja. Hast du noch einen, Marc? Ja, einen habe ich noch. Okay. Warte, noch einen? Oh. Hallo, grüß dich. Was möchtest du trinken? Bagger mich nicht an, ich habe einen Freund. Und ich bin der Barkeeper, du Barbie-Puppen-Fehlpressung. Oh. Ja, ich habe übrigens neulich mal dieses Sex gegoogelt, von dem ihr mal redet. Ihr seid Ferkel. Okay, gut. So, Stefan. Das war das Witzbattle. Und das war die Sendung. Das nein, war die 4. Jetzt kommt Zeichen für René. Ach so. Zeichen für René. René, winke, winke. Ich habe ein, was sehr tiefsinniges für euch. Die Weisheit des Tages. Ich werde jetzt in die Du-Form wechseln, damit ihr euch persönlich angesprochen fühlt. Du bist eine Zukunft voller Möglichkeiten. Von wem ist das? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gelesen. Fand ich gut. Denk mal drüber nach. Das ist bestimmt von Apple oder Microsoft. Na, das ist doch kein Werbespruch. Nicht? Von das klingt aber wie Elon Musk oder irgendwas. Das bedeutet, dass in dir total viel steckt, was du nur jetzt noch nicht weißt. Was du rausholen musst noch. Ja. Ich will endlich ein Foto von einer dieser Ratten machen. Ja, ja. Aber sie lassen sich... Nee, die sind schlau. So, während Marc hier noch versucht, die Ratten zu fotografieren... Ich hab's geschafft. Kannst ja mal die zwei Mädels da fragen, die da Fotos machen. Vielleicht schaffen die ein besseres Objektiv als du an deinem Handy. Richtig. Währenddessen verabschieden wir uns, denn das war schon die Folge 94 vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer der meiste Podcast, der meiste Berlin-Podcast, haben wir heute gelernt. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Kontaktmöglichkeiten haben wir angesagt. Gibt's am Ende immer, okay, weil wir ja draußen sind. Und natürlich die Outtakes, wie wir es auch schon angekündigt haben. Also, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Und hier sind die Outtakes. Okay. Hallo. Nee, ist wieder blöd zu mir. Warum? Er macht schon wieder lustige Fotos von mir. Ja, ja. Mit einem Eis im Maul. Hast du das jetzt schon eingeschaltet? Ja. Läuft das schon? Ja. Kann Marc das überprüfen? Wir müssen hier 4-Augen-Prinzip. Ja, bin ich auch. Und Marc guckt, ja, ob es ausspielt. Ist wohl gut. Ne? Haben wir wieder beste Laune? Ja. Nee, ich gucke mir gerade hier auf meine... Stefan geht gerade in seinen Charakter. Richtig, genau. Ich bereite mich vor. Ich gehe da drin voll auf, wirst du sehen. Kinders. Sitzt du gut? Ja. Nochmal eine Leine ziehen? Oder? Ja, nochmal hier alle draußen haben. Haben wir schöne Geräusche für den Podcast. Machen wir für die Outtakes. So kannst du einen ASMR-Podcast machen. Ich habe sie nicht verstanden. Grün, gell? Ein Blut, ein bisschen Gehirnmasse. So, das war die Benjamin Blümchen-Performance. Schnodder. Möchte noch jemand reingucken? Nee, da brauchen wir kein 4-Augen-Prinzip. Wir können von mir aus loslegen. Solange wie ich nichts sagen muss, ist alles in Ordnung. Ja, das klingt so wie Wim und Wendelin. Wie heißt Wum, Wim und Wendelin? Wum und Wendelin, nicht Wim und Wendelin. Vico von Bülow, ja, bekannt als Lorio. Sind die nicht gewesen immer bei der Glücksspirale? Nee, nein, bei dem anderen. Der große Preis. Der große Preis, genau. Wim und Wendelin heißen die aber. Nein, Wum und Wendelin. Jetzt hört er mal auf. Echt? Zieht das euch einen Rock an, wenn er hier so streitet. Das gibt's doch nicht. Du Frauenhasser. Wie heißt er wirklich jetzt? Wim und Wendelin. Wum und Wendelin. Ich bin nicht so alt, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur vom Hören sagen. Und wie heißen die zwei Tschechen da? Speibel und Horvinek. Speibel, ja, genau. Und Horvinek. Die standen immer bei meiner Oma im Regal als Figuren. Mhm. Muss bei ich immer dran denken. Ja. So, René hat sein rotes Notizbuch mit dem silbernen Knopf dabei und checkt nochmal seine Uhr, seine smarte Uhr. Achso, geht schon los. Na sicher. Bist du kurz eingenickt? Ich habe gerade noch ein Spiel auf meine Uhr gespielt. Tetris, ja. Okay. Mach mal, ich bin kurz eingeklickt. Okay. Ich reagiere doch sowieso auf meinen Namen. Oh, meine Witze also sind so gut, ey. Boah, wenn ihr wisst. Als Entschädigung für letzte Woche. Obwohl der eine war wirklich gut. Ich war nur gut. Nee, warte mal, welcher? Oh, ich hab mit Joker. Ja, genau. Und Buswitze, ja, die sind gut, ne? Das war ja mal eine fluffige Verabschiedung. Immer. Nee, du hättest eigentlich sagen müssen, so, und jetzt kommt etwas. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, ne? Ja. Wir müssen noch einen Aufsager machen. Folge 94, heute aus dem Rosengarten im Friedrichshain. Also eigentlich war abgesprochen, dass René am Schluss macht. Heute erfahrt ihr wieder etwas über uns persönlich als Person. Achso, wie, wird das jetzt einfach nicht? Das ist ja kein Problem. Na doch, habt ihr am Anfang gesagt. Aber keiner hört zu, wenn der andere redet. Ah, es ist ja schlimm mit euch. Okay, nochmal. Folge 94 vom Podcast. Nee, halt, ich muss nochmal. Was hatte ich vorhin gesagt? Ist doch egal, was du gesagt hast. Nee, ist nicht egal. Ihr seid dumm, ihr seid Idioten. Folge 94 vom meisten Berlin-Podcast. Heute aus dem Rosengarten im Friedrichshain mit ganz viel Ratten und René und Marc. da müssen wir doch gar nichts mehr sagen. Genau. So, das reicht schon. Das reicht doch schon. Ist okay. Das ist Quatsch. Du musst irgendwas sagen, was hinten offen bleibt. Naja, ey, setz doch einfach an. Nee, ich schneide das schon geil zusammen. Nein, aber wenn du sagst, so, und das ist die Begrüßung. Bis gleich. Hey, okay, also, pass auf. Das zum ersten Mal machen. Schnauze. Folge 94 vom meisten Berlin-Podcast. Heute aus dem Rosengarten im Friedrichshain mit Marc. Heute erfahrt ihr viele persönliche Sachen über uns als Personen. Und René, Folge 94 vom meisten Berlin-Podcast. Heute aus dem Rosengarten im Friedrichshain. Wo ihr eine Menge Persönliches über uns als Personen erfahrt und... Wenn ihr wissen wollt, wie man mit einem großen Feuerwerk so richtig doll enttäuscht, dann bleibt unbedingt dran. Viel Spaß. Super. Toll. Meine Güte, ist das also. Manchmal, gleich beim ersten Mal. Du, ich wünsche mir manchmal, dass ich mit Profis arbeiten würde. Aber ich habe nur euch. Ja.